Pete's Biografien, Ausgabe 007. Ah, die James Bond-Ausgabe. Hallo allerseits. Ich bin heute nach Kreuzberg gefahren, ins neue Büro von Invisible Playgrounds. Ein Projekt, was mein Gesprächspartner heute, Daniel, hallo Daniel. Hallo Hörer. Eigentlich mitgegründet hat, glaube ich. Daniel kenne ich seit 2009. Ich habe nochmal nachgeschaut. Wir haben damals an der Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität ein Seminar zur Computermedialität gemeinsam besucht. Und ich weiß aber jetzt nicht mehr genau wie, aber irgendwie hatte Daniel mich dann eingeladen zu einer Veranstaltung, wo es darum ging, Spiele auf der Straße zu spielen. Das nennt sich Street Games oder Urban Games, es gibt da verschiedene Vokabeln für, und Invisible Playgrounds, also die Gemeinschaft, die sich so konstituiert hat in diesem Büro, um solche Spiele zu entwickeln und zu testen und einfach zu spielen, hat sich diesen Street Games verschrieben. Und das seit 2009, glaube ich. Jetzt, wenn wir uns 2009 kennengelernt haben und 2009 ging es auch mit Invisible Playgrounds los, du bist Gründungsmitglied, ne? Glaube ich, bei der ganzen Sache. Ja und nein. Also los ging die Sache eigentlich mit Sebastian Quack und Joscha Gerhardt, die sich über Theaterprojekte kennengelernt haben. Sebastian war für die Game-Ebene zuständig und Joscha ist Geiger gewesen. Und über sein Interesse an Spielen kam Sebastian auch auf die neue Welle der Street Games, die in New York 2005 losging und dann nach England rüberschwappte und akademisch dann ungefähr ab 2008 wahrgenommen wurde. Wenn du jetzt mal in deinen Worten Street Games schreiben würdest, worum es da dreht, sich dreht, kann man das, ohne exemplarisch zu werden, anhand eines Spieles, also im Allgemeinen? Ja, sehr gut. Also vielleicht nochmal zur Richtigstellung, Invisible Playground, ohne S. Singular, ja. Invisible Playground. Genau. Hat Street Games nur als einen Fokus. Okay. Eigentlich sind es drei größere Foki, die wir haben. Das sind Street Games, kleine Formate, so Viertelstunde bis Stunde zum Spielen, die sich eher in Sichtweite abspielen. Das heißt, nicht die ganze Stadt umfassen oder über Wochen gehen oder extrem viele Medien ineinander verschränken und sehr narrativ werden, sondern eher wie so kleine Haikus oder sowas, wenn man das vergleichen möchte mit anderen Medien. Auf der Plattform der Stadt, und zwar genauer der Straße. Urban Games hingegen können sowohl die kleine Form sein, aber auch die große Form. Das heißt, könnte sein, dass 1000 Spieler in einem Zombie-Lauf durch London rennen oder eben auch 5 Spieler, die auf einem ganz kleinen Feld, 10x10 Meter oder sowas, miteinander interagieren. Ist Urban Games jetzt auch was Invisible Playground macht, oder seid ihr eher Street Game und zwei andere Dimension noch dazu? Genau, Urban Games ist eine andere Dimension, die wir noch nicht realisiert haben. Warum? Weil das zu groß. Es ist sehr groß. Das heißt, das ist je nachdem, was man einsetzen möchte, relativ teuer. Das ist schwierig zu testen, aber auch total spannend. Das ist eigentlich so der nächste Schritt für Invisible Playground, große Spiele zu versuchen, mit eben nicht 10 oder 100 Teilnehmern, sondern vielleicht 200 dieses Jahr, vielleicht 1000 Ende des Jahres. Krass, habt ihr schon Sachen in Planung quasi jetzt? Genau. In die Richtung. Und der dritte Faktor, der jetzt noch da rein spielt, also Street Game, Urban Game wäre etwas, was ihr jetzt noch plant oder machen wollt? Genau, Urban Games ist sozusagen die größere Variante, die mehr umfasst. So wie der Poet, der anfängt auch mal eine Novelle zu schreiben. Schreibt. Genau. Kleine, das ist, kurze Geschichten. Ja, und dann kommt der Roman. Genau, und daran, wenn man so will, sich übt und Gameplay anfängt zu verstehen und dann eben groß wird. Und das dritte jetzt? Das dritte wären so Transmedia-Projekte. Transmedia heißt, wir haben verschiedene Medien, vor allem dann eine Web-Ebene, also von Facebook, Twitter, mobile Endgeräte. Blog, tendenziell mobile Endgeräte. Wir testen gerade doch nochmal QR-Codes aus. Mhm. Also wir mögen Techniken, die eigentlich tot sind, die dann aber jeder hat. Das heißt, QR-Codes waren ja hip, keine Ahnung, 2006, 2007. Als es richtig losging, aber da hatte, keine Ahnung, hatten 5% der Leute hatten dann fähiges Handy. Ja. Jetzt, wo praktisch alle eins haben, sind sie schon wieder raus. Ja. Keiner hat die mehr, weil Near Field Communication ist der nächste Renner. Also RFID-Technologie. Ich glaube, NFC ist nochmal so eine Subkategorie davon. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie sich richtig unterscheiden. Aber dann heißt so quasi die Fotokamera, die jedes Handy jetzt drin hat, egal ob was, wäre auch eigentlich so eine Art Transmedium, wo man sagen könnte, okay, wir haben halt, jeder von uns hat ein Handy und auch die mit den alten Handys haben mittlerweile eine Kamera und die könnte man benutzen, um sie in ein Spielkonzept zu implementieren, einzusetzen, um mit einer Funktion zu belegen, dass das Spiel funktioniert. Genau, das wäre so gerade Kameras, gerade so das, wenn du so willst, das Crowdsourcing der Bilderproduktion, die dann irgendwo anders zusammengefasst wird, sind total spannend. Im Augenblick arbeiten wir an so einer Transmedia-Ebene von einem kleinen Spiel eigentlich. Ich erzähle nicht zu viel drüber, aber da geht es dann darum, sich selbst zu filmen mit der Handykamera. Jetzt, beim Spielen? Beim Lösen bestimmter Challenges und daraus dann Lustgewinn auch entsteht. Dass man sich zeigt, wie man was macht. Auch im Verlieren, auch im Gewinnen. Und vielleicht nochmal zu den Transmedia-Projekten. Es ist halt schwierig, Spiele stabil zu halten über einen Monat. Das ist echt kompliziert. Es gibt so ein paar Projekte. Also eine Runde wäre quasi über einen Monat zu spielen und die Leute hätten so eine permanente Awareness, dass sie spielen. Wenn sie wollen können oder sowas. Ja. Es ist ein bisschen schwierig, da ein schönes Spielkonzept zu halten, was nicht diejenigen vollkommen überfordert oder die nicht so viel Zeit haben oder diejenigen vollkommen bevorteilt, die eben viel Zeit haben. Das ist dieses ARG-Problem, die eben desintegrieren in dem Moment, wo 10 Designer nicht genug Content für 3 oder 10 Konsumenten ranschaffen können und der Rest einfach nur hinterher dackelt. Und dann das Interesse damit verliert dann Stück für Stück. Genau, das heißt, man muss auf bestimmte Arten Content verteilen. Bestimmte ist das Gameplay? Hooks. Noch nicht. Das ist sowas wie Grafik-Output beim Computerspiel oder sowas. Mhm. Das ist nur eine bestimmte Art und Weise der Rückkopplung oder eben des Inputs. Machen wir mal, ich versuche es auf eine praktische Ebene zu bringen, weil ich nicht genau weiß, wer eigentlich alles so zuhört. Es ist zwar Nerd-Talk, aber manchmal sind auch andere Nerds aus anderen nerdigen Feldern dabei. Vor einer Woche genau wurde dieses Büro hier in Kreuzberg von Invisible Playground eingeweiht. Und ihr habt aufgerufen dann halt, liebe Leute, kommt vorbei. Wir haben hier noch ein paar Spiele, die wir schon mal gespielt haben oder haben auch ein paar neue, die können wir jetzt hier testen. Und ich bin da hingegangen. Also ich bin seit 2009 immer wieder mal dabei, aber aus zeitlichen und Interessensgründen, die halt unterschiedlich liegen, bin ich halt nicht dort vollständig hängen geblieben, aber verfolge das mit sehr viel Interesse, ne, dieses Konzept, was ihr macht. So. Als ich jetzt hier vor einer Woche hergekommen bin, wir standen da 20 Leute vor der Tür und es wurden 6 Spiele an dem Tag gespielt, die eingeleitet wurden, relativ einfache Spielregeln, die auf eine kleine DIN A7 Postkarte gepasst haben. Du oder jemand anders aus der Gruppe stand halt vorne mit dem Megafon und hat erklärt, was das Spiel jetzt eigentlich, also wie das funktioniert und hat quasi auch die also die Geschichte quasi eingeführt, ne? Also das, was im Kopf passieren muss, also die Atmosphäre geschaffen, um dann loszuspielen. Und auch wenn wir jetzt hier rumgerannt sind auf dem Platz und mit Spiegeln versucht haben, versteckte Nachrichten, irgendwie kodierte Nachrichten zu finden oder andere Sachen, gab es auch da ein Spiel, was sich 1A aus einer Computerinspiration abgeleitet hat. Nämlich ihr habt das Spiel Tetris an dem Tag aus dem Computer auf die Straße gebracht. Also man hatte zwei Tetris-Teile und musste sie an einer Säule ankleben, musste aber Wächter passieren, die dafür gesorgt haben, dass die Teile nicht so gelandet sind an der Säule in der richtigen Position, wie man es gehofft hatte zum Beispiel. Das heißt also, was ich da jetzt so wieder gefunden hatte, war, dass es zwar Spiele sind, die sich auf der einen Seite wie Kinderspiele anfühlen. Ja? Also ganz einfache Fischer-Fischer, wie tief ist das Wasser heute, Regularien beinhalten, aber gleichzeitig sich auch inspirieren lassen aus der eigenen Erfahrung der Computerspiele. Ja. Und das fand ich jetzt auch nochmal sehr spannend. Also, und in welchem Verhältnis steht das aber? Also wir haben das kindliche Spiel auf der einen Seite so ein bisschen, also was versucht Regeln so niedrig zu halten und so zugänglich zu halten, dass jeder mitspielen kann. Auf der anderen Seite aber kommen die Spielideen aus dem Geschicklichkeitsfeld oder aber auch aus dem Kulturteil der Computerspiele, die nicht jeder spielt. Mehr Jungs als Mädchen, mehr jüngere Menschen als ältere. Ne? Irgendwie aber Invisible Playground arbeitet ja, so ist meine Wahrnehmung, doch sehr integrativ. Also ihr versucht auch Leute zusammenzubringen aus der Umgebung, wo euer Büro ist, die Nachbarschaft, unterschiedliche Kulturinteressierte, Theaterinteressierte, Architekturinteressierte, städteplanerisch Interessierte, medieninteressierte Leute. Das mischt sich dann so. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Was funktioniert gut oder was funktioniert nicht so gut? Also wo habt ihr gemerkt, oh, da haben die Leute Verständnisgrenzen? Oder wir hätten gedacht, dass Tetris zum Beispiel jetzt ein allgemeines Kulturgut geworden ist und deswegen weiß auch jeder, wie Tetris funktioniert, aber dann plötzlich muss man vielleicht doch Leuten erklären, wie das so ist mit den Teilchen, den geometrischen und dem Zusammensetzen, dass es eine Linie ergibt. Wie experimentiert ihr? Also und wie selektiert ihr und wie geht ihr dann weiter? Ich kann ja erstmal zum Tetris anfangen. Mhm. Die Idee war, so ein bisschen an so Retro-Spiele anzudocken. Das Spiel entstand in Prag und war gedacht so als so ein Eisbrecher. Tetris selbst spielt heute keiner mehr. Oder extrem wenige. Auf dem Klo mit dem Gameboy. Genau. Das heißt, das ist aber, wenn du meinst, dass eher jüngere Leute spielen, das ist dann eher schon so eine andere Gruppe. Das heißt, das sind so die zwischen 40 und 20, die kennen Tetris gut. Wenn man mal so googelt, gibt es, glaube ich, 90 Millionen Einträge, 90 Milliarden, keine Ahnung, für Tetris. Und eine Alternative, über die ich mal nachgedacht habe, war ein Bejeweled-Klon, das heißt so Match 3. Da dachte ich auch. Das ist ein Drittel nur. Das neue Tetris. Genau, das haben aber mehr Leute zum Beispiel auf dem Handy. Mhm. Eine Bejeweled-Variante, ich weiß nicht, wie die das gepusht haben oder wer da wie zuständig ist. Aber das wäre ein Spiel, was dann eher für die wäre zwischen 30 und 10, was Andockmöglichkeiten bieten würde. Tetris selbst ist, wie soll man es formulieren, dockt eben auch noch, das, was wir machen, ist ja nicht nur Tetris spielen, sondern auch Street Art. Das heißt, wir docken an die Space Invader Geschichte. Kennst du den? Ja, dieses kleine Monster-Raumschiff quasi. Aber es gibt ja auch einen, der die klebt überall in Berlin an die, ne, genau, in Berlin an die öffentlichen Plätzen, U-Bahn, Haltestellen, Häuserwände kleben dann halt so bedruckte Papier. Nee, gibt es auch als kleine Plastikfiguren. Ach so, also die richtig festgeklebt sind. Ne? Aber die sind dann im öffentlichen Raum und plötzlich hast du dann halt so ein altes Computerspiel-Icon an der Wand. Genau. Und das kannst du entweder verstehen oder nicht verstehen. Je nachdem, ob du das Spiel kennst oder nicht. Genau, aber irgendwie ist es da und es ist ikonisch. Mhm. Und im Gegensatz zu Bejeweled, wo die Diamanten oder wo eher die Art und Weise des Zusammensetzens das Ikonische ist, sind bei Tetris die Teile auch ikonisch. Das heißt, wenn du einen Teil in die Hand bekommst, hast du schon das Gefühl, das ist ganz. Wohingegen bei Bejeweled musst du erstmal die Reihe schließen, um halt dieses Gefühl zu bekommen. Ja, und die sind auch dann weg. Ne? Also ist irgendwie... Na, egal. Das ist ja auch bei den Tetris-Linien so, die verschwinden bei uns auch nicht. Ein Problem ist in der Übersetzung von so einem Computerspiel in die Realwelt, dass wir ein anderes Interface haben. Das heißt, die Teile selbst fallen bei Tetris immer von oben nach unten. Spieler tendieren dazu, weil sie es aufkleben, das heißt vertikal im Prinzip in die dritte Dimension gehen, so nach Tetris. Betonsäule. Genau. Kleben sie es? Sofort wie so Flächenlandbewohner. Die Regeln zu verletzen, sobald sie wissen, wie sie sich bewegen können. Das heißt, sie wollen eigentlich das machen, was man beim Kreuzworträtsel macht. Das heißt, in die dritte Dimension reingehen und eben nicht von oben runter den Regeln folgen. Mhm. Und das muss man denen zum Beispiel sagen. Hinrennen eigentlich dann halt, in den Raum reinrennen. Genau, aber die wollen halt nicht von oben die Teile runtersetzen, sondern die wollen sie reinsetzen. Auf das Ding drauf. Genau, und das ist eine Regel, die wir sozial implementieren müssen. Mhm. Und zwar reinhämmern müssen in die Leute, weil die für das Tetris-Spiel essentiell ist, aber nicht schlüssig für diejenigen, die Teile kleben. weil die sehen die Lücken und wollen das da reintun, weil das die Bewegung ist, die sie gewohnt sind, mit ihrem Körper auszuführen. Das heißt, wir haben Konflikt zwischen den Spielregeln im Kopf. Die wissen, aha, da muss ein Teil rein, aber das geht nicht, weil das Spiel die Regel aufrechterhält im Computer. Und jetzt bin ich aber frei, da ist eine Lücke, da passt es rein, ich tue es rein. Aber trotzdem, egal was im Spiel gespielt wurde, Tetris oder andere, trotzdem haben die Leute dabei super viel gelacht und sind auch alle eigentlich glücklich nach Hause gegangen, ne, nach so Spieletag. Ja. Das heißt also, auf der einen Seite müsst ihr quasi von alten Regeln und Routinen, die sie kennen, befreien. Ihr müsst sie neu prägen oder reinhämmern, hast du gerade die Vokabel genannt. Irgendwie so. Was ja eigentlich klingt zumindest wie ein schmerzhafter Prozess, den man sich auch eigentlich wo man Widerstand eigentlich auch gegen hat, weil man will sich ja nicht was reinhämmern lassen so. Aber irgendwie am Ende ist es doch eine sehr... die Leute wollen das trotzdem, weil sie wollen wahrscheinlich mitspielen. Vielleicht ist das der Grund, warum sie sich das reinhämmern lassen und am Ende mit einem guten Gefühl weggehen. Vielleicht dazu zum Reinhämmern. Menschen an sich sind ja keine stillen Lebewesen. Das heißt, wenn du normale Menschen, kulturell kaum geprägte, in Kino setzen würdest, wären sie nie still. So waren ja auch die ersten Kinos. Ja. Aber das, was wir heutzutage als Kinoerfahrung spätestens seit vielleicht 2001 oder sowas setzen, nämlich dieses bombastische, fast wagnerische. Ja. Licht geht aus und Sound, 3D, alles zusammen knallt. Genau. Richtig hier in die Fresse. Das heißt, das ist aber erst möglich, wenn eine bestimmte soziale Regel eingehalten wird von den meisten Leuten. Nämlich still zu sein. Still zu sein und nicht zu quatschen, zu viel zu quatschen, was sie sehen oder sowas. Ja. Oder eben nicht zu sagen, ja, ich habe den Film schon gesehen, ich weiß, wer der Vater von... Was doch, wer da leicht um die Ecke kommt. Genau. Und so ist es auch mit den Spielen. Für mich sind Spiele... wenn die nicht vom Computer aufrecht gehalten sind, eher sowas wie Zelte. Das heißt, die einzelnen Spieler sind wie die Stangen, die das Konstrukt halten müssen. Und je besser sie die Regeln verstehen, desto weniger sind sie frustriert, desto aufrechter oder desto mehr hat das Zelt eine bestimmte Form, die allen dann Vergnügen bereitet. Und das Tolle an so sozialen Spielen ist, dass die Regeln sich wie so ein Lauffeuer verbreiten. Das heißt, wenn jeder nur 80% versteht, hat jeder aber andere 20% nicht verstanden und wird dann... Genau, so, wir saßen halt da, das habe ich noch nicht ganz verstanden, und der andere neben mir sagte, ja, pass auf, so und so. Ne? Und dann habe ich wiederum was verstanden gehabt, wir konnten das Spiel plötzlich alle gemeinsam spielen, obwohl wir echt irgendwie die Spielregeln nicht 100% verstanden hatten. Dieses Bild des Zeltes, finde ich ja sehr passend. Ne? Also, wir hatten alle Spaß, haben dieses Ding gespielt, zuerst hat es ein bisschen geruckelt, aber irgendwie hat man das dann doch begriffen, wie das Spiel zu spielen ist, und dann fing es an, auch richtig fluffig zu laufen. Also wir testen das Beta, was ihr euch ausgedacht habt, bevor es dann halt vielleicht zu so einer Art offiziellen Spiel wird, mit Spielanleitung. Aber vorher gibt es auch sowas wie Alpha-Tests. Also eigentlich seid ihr ja auch, dann wahrscheinlich stelle ich mir jetzt zumindest so vor, irgendwann mal als Gruppe, die das Spiel entworfen hat, müsst ihr erstmal dieses Zelt Probe aufstellen und gucken, ob es insgesamt überhaupt hält. Und erst dann stelle ich mir vor, dass ihr es dann weitergebt in die Beta-Tests, sprich Leute aktiviert, die das nicht mitentwickelt haben, um es dann zu spielen. Also mich interessiert da jetzt im Augenblick jetzt besonders die Momente, die kritisch sind. Also ab wann man merkt, dass was in die Hose geht. Weil wenn halt Leute eingeladen werden und da stehen halt so 20, 30 Leute, und man merkt so, oh, es geht jetzt gerade hart daneben. Ja? Wie die Gesichter werden immer länger. So, und die Leute bleiben nicht bei der Stange und fangen an, irgendwie was anderes zu machen. So. Das ist ja schon der zweite Schritt, bevor man vielleicht selber mal versucht hat, das Zelt aufzubauen und festgestellt hat, hier fehlt noch die dritte Mittelstange, weil sonst bricht das Ding hier zusammen. Wo sind denn diese Momente? Wie geht ihr da ran, wenn ihr solche Spiele entwickelt? Ja, wir noch einen kleinen Schritt zurück, nämlich zur Frage, was macht Spaß? Okay. Und da gibt es eine These von, ich glaube, Ralph Koster, der hat A Theory of Fun geschrieben, dass Spielen Spaß macht, weil du einen Lernprozess dabei hast. Das heißt, du wirst immer besser bei einer bestimmten Sache. Du verstehst eben dieses Konzept, wie das Zelt aufgebaut ist, immer besser. Und das ist Spaß für ihn. Interessant. Also es geht eben die Punkte, sondern die Befriedigung, dass ich etwas verstanden habe quasi. Und dass du was lernst, sogar noch schlimmer. Also nicht, du musst es nicht mal verstehen, sondern ja. du musst das Gefühl haben, in dem Prozess zu sein der Selbstverbesserung. Aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise, die sich doch nochmal unterscheidet von der Schule. Okay. Und wie man das merkt, was jetzt gut ist und was schlecht ist, da gibt es auch ganz verschiedene Techniken, wenn du so willst, oder Techniques. Ich vertraue da total meiner Intuition. Wenn du was entwickelst. Ich brauch's nur sehen und ich habe das Gefühl, das kann gut funktionieren. Okay. Und da wird's haken. Bei den Spielen, die wir spielen, ist es häufig Gruppengröße. Das heißt, wenn du eine Gruppe hast, die größer ist als 4 Leute, dann hast du Subgruppen. Wird's halt schwierig, sich abzusprechen. Mhm. Immer schwierig, sich abzusprechen. Und man verliert sofort dieses Gefühl des Gemeinsamen. Das ist noch was anderes als beim Fußballteam, wo du halt immer trainierst zusammen oder sowas und sich da Gemeinschaft bildet. Ja, hier treffen sich ja Leute zum ersten Mal oft. Genau. Ja, die kennen sich ja nicht. Wir werfen sie einfach wild zusammen. Und da ist Kommunikation schwierig. Und das ist hohes Frustrationspotenzial. Ja, was aber hier immer ist, weil wir sind ja immer mehr als 4 Leute gewesen. Nee, ich meine, wenn du in einer Gruppe agierst, okay, ein Team. Gut, also, okay, ein Team mit mehr als 4 Personen, wird die Kommunikation in dieser Gruppe schwierig. Es bilden sich Teilgruppen. Wie auch immer halt, es stehen Dynamiken, die kontra dem Spiel eigentlich stehen. Weil du dich nicht identifizieren kannst und nicht das Gefühl hast, richtige Entscheidungen zu treffen oder die Hierarchien sich irgendwie komisch aufbauen. Es gab ein Spiel, das war Our Friend the Golem, wo die Teamgrößen relativ groß waren. Im Prinzip eine Hälfte gegen eine andere Hälfte. Daher ist die Mechanik so einfach und die Identifikation über so ein paar Hüte so gut, dass das passiert, dass man sich trotzdem identifiziert. Also ich gehöre zu der einen Gruppe und die gehören zu der anderen Gruppe, das sind unsere Gegner. Und der Golem, ich erinnere mich an das Spiel, ist so, also wenn es Fußball wäre, ja, dann hätten wir etwa 2 Mannschaften mit 2 Farbtrikots und einen Fußball in der Mitte. Und der Golem war so der Fußball, der halt für beide gültig ist. Ja, irgendwie man weiß aber, man kann ihn für sich und gegen die anderen so quasi benutzen. Halt. Genau, oder das wäre so ein riesiger Fußball, der extra viele Punkte gibt, während man auch mit kleinen Fußbällen irgendwie umgehen kann. Und wie machen wir dieses Testing jetzt? Genau, also Spaß war das. Und jetzt geht es genau darum, um die Hürden, die es zu überbrücken gilt. Ne? Oder weil genau. man merkt, dass das schief gehen kann. Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also je nachdem, was für ein Typ du bist, probierst du zum Beispiel Handlungen aus. Also wie gehst du an ein Spiel überhaupt ran? Man kann rangehen von einer Emotion. Das heißt, ich will, dass die Spieler sich glücklich fühlen oder dass sie ein bisschen Beklemmung fühlen, dann Freiheit. Das kannst du über Regeln machen, über Gruppengrößen, über den Raum. Und so kannst du es dann aufmachen. Andere Sachen passieren einfach über eine Mechanik. Nächste Woche fahren wir nach Krems bei Wien. Und da gibt es einen Park, wo Bänke rumstehen, die frei sind. Die kann man bewegen. Echt? Die sind nicht festgeschraubt. Die sind nicht festgeschraubt. Das heißt, in dieser Kleinstadt werden diese Bänke die ganze Zeit umkonfiguriert. Von links nach rechts verschoben, irgendwelche Cluster bilden sich. Also wo die Sonne ist oder wenn man zu fünft ist, dann braucht man 2 Bänke oder was. Genau. Oder eben auch aus Spaß einfach umgekippt. Das heißt, dort bin ich hingekommen und sehe, was ich dort fortfinde und finde es total spannend, dass man, wegen zu meiner normalen Erfahrung im Stadtraum Berlin. Bänke bewegen kann und vor allem auch umkippen kann. Das heißt, da machen wir ein Spiel. Draus. Was einfach aus dieser Lust an der Bank, an diesem Bewegen von einem schweren Objekt, an der Möglichkeit des Kippens, das heißt sozusagen andere Spieler blockierens. So ein funktionales Hacking wäre es ja auch halt. Also eine Bank defunktionalisieren. Man kann sich nicht mehr draufsetzen. Genau. Wir machen sogar so, dass wir die Bank an sich als Zeichen setzen. Also die Leute können sich da eh nicht mehr draufsetzen, wenn wir die erstmal in den Händen haben. Tut mir leid, ihr müsst euch jetzt woanders hinsetzen. Hier ist viel Gras, setzt euch doch dahin. Ja. Also das ist auch ein tolles, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Mit ein Grund, warum wir Street Games machen, ist, die sind schnell zu implementieren. Das Einzige, was noch schneller ist, sind so Papierprototypen, was wir auch machen, je nach Spiel. Und interagieren mit einer Welt, wo es schon Regeln gibt. Das heißt, der Stadtraum ist durchdrungen von impliziten Regeln, was man zu tun und was man zu lassen hat. Und das Spiel kann sich an denen langhangeln oder mit denen brechen und damit eine Möglichkeit schaffen, die zu kritisieren, gut zu finden oder sich irgendwie zu verhalten zu dem, was schon da ist. Das ist witzig, weil nämlich, als wir jetzt hier vor einer Woche gespielt haben, waren draußen bei Kaiserstand eine Wanne mit ein paar Cops drin. Die haben sich wahrscheinlich nur was gekauft, ne? Aber wir saßen, standen halt da vorne auf dem Platz, haben halt irgendwie angefangen zu spielen und da war, glaube ich, auch eine Signalhupe dabei oder was, ne? Irgendwie. Und dann sofort haben wir uns alle angeguckt und dachten, oh, jetzt kommen die Cops. Jetzt kommen sie bestimmt gleich und haften uns hier weg. Was macht ihr da? Irgendwie Ruhestörung, bla bla bla. Ne? Irgendwie so. Das heißt also, wir sind sofort an die Grenzen der städtischen Regeln gekommen irgendwie, und haben auch noch die Kontrollatoren, nämlich die Polizisten, die dafür verantwortlich sind, dass diese Regeln aufrechterhalten werden in Berlin, ja, vor unseren Augen gehabt und dachten sofort, wir tun etwas Böses oder Illegales oder wir, auf jeden Fall überschreiten wir Grenzen. Mhm. Die sind dann weggefahren. Ja, irgendwie so, und denen war das scheißegal, was sie da gemacht haben. So. Aber habe ich dann selber empfunden. Also, dass ich halt der Umgebung, in der ich jetzt bin, verhaftet, halt angefangen habe, etwas Illegales zu tun, weil das Gefühl hatte, ich tue etwas Verbotenes. Nur weil ich halt tatsächlich die eigenen Spielregeln für dieses Spiel vor die Spielregeln der Stadt gesetzt habe, für den Augenblick. Also hier ging es darum halt irgendwie, was auch immer, uns zu kriegen oder sowas, zu rennen, auf Signale zu hören oder Sachen an die Wand zu kleben, whatever. Und das sind alles Sachen, die ich normalerweise in der Stadt nicht mache, weil sie sich nicht gehören oder weil ich Angst habe, verhaftet zu werden, wenn ich sowas tue. Das ist natürlich, also es fällt mir jetzt auf, ja, irgendwie so, ich hatte da nur einen kurzen Moment dieser Angst, so, oh, ja. Cops, so. Aber ich wollte das Spiel trotzdem weiterspielen. Halt irgendwie so. Das ist, wenn du willst, ein Teil des politischen Momentes von allen Aktionen, die du im öffentlichen Raum hast. Was ja auch jetzt dann bei Street Games dann halt auch eine Aktion ist, ne? Also eine dicke, dicke Wurzel. Ich glaube, die eigentliche Wurzel ist einfach Spaß haben, fast in so einer postdigitalen Welt. Das heißt, jeder hat digitale Techniken. Also wir sind durchdrungen von der Matrix, wenn du so willst. Das, diese Idee des Cyberspace. Also im Sinne von einer Matrix, wie auch Matrix der Film ist. Oder früher im Cyberpunk. Ja gut. Ne? Also wir sind jetzt irgendwie da angekommen, stecken voll Technologie und machen plötzlich etwas Posttechnologisches. Genau, also wer weiß, wann, wie dieser Podcast gehört wird. Beim Joggen irgendwo am Wasser entlang oder im Zug oder wo auch immer. Mhm. Also wir leben nicht, also digital war 90er, wenn du so willst. Das ist so unsere Auffassung. Und jetzt ist postdigital. Das heißt, digital wird vorausgesetzt. Was wir machen, ist, die echte Welt ist durchdrungen mit den Techniken von GPS über WLAN-Netze bis bald Nearfield Communication Punkte und Devices. Ja. Und jetzt können wir frei sein. Das heißt, die Infrastruktur ist da. Jetzt, was machen wir damit? Sie zu instrumentalisieren oder sie auch ein Stück weit zu ignorieren? Also ich weiß nicht, weil manchmal sind die Spiele ja auch rein analog, sagen wir mal, ja. Also ja, du hast keine Technik, die du jetzt in dem Augenblick zwingend brauchst. Also dieser Faktor, was du meintest von das Transmediale, ja, findet ja dann halt manchmal gar nicht statt, weil es wie so eine Gegenbewegung sich erscheint. Und jetzt haben wir das alles und wir sind täglich damit konfrontiert. Jetzt lass uns mal was anderes machen, nämlich etwas, wir lassen heute unser Handy zu Hause. Ja. Ist es auch das irgendwie oder ist es eher das Vermischen, also das Amalgamisieren, das Zusammenkommen und das Unlösbare. Wir haben jetzt die Infrastruktur, was machen wir jetzt damit, hast du gerade gesagt. Genau, das Problem an Programmen ist, die müssen programmiert werden. Wenn die programmiert werden, gibt es Bugs. Mhm. Wenn du eine App fürs iPhone programmierst, dann funktioniert es nicht auf Android. Wenn du eine Webplattform implementierst, dann müssen die entweder WLAN oder vernünftig verbunden sein über im Mobilfunkanbieter. Mhm. Das heißt, das ist eine unglaublich fehleranfällige Technologie. Wenn du das noch verbindest mit so physikalischen Objekten, die eben auch unter Umständen fehleranfällig sind, wie die Tetris-Teile, die nicht kleben oder so, dann ist der Testaufwand nochmal wesentlich größer, es dauert länger, das zu implementieren. Mhm. Aber sowas schön und sauber zu implementieren, das finden wir toll. Mhm. Ja. Das heißt, also es ist eigentlich, weil du hast jetzt gerade auch dieses politische Moment angesprochen, ja. Was man ja auch, man kann da unterschiedliche Positionen zu haben. Ne? Mhm. Irgendwie Politik ist manchmal gesteuert durch eine Gegenöffentlichkeit. Das wäre so eine Art außerparlamentarische Opposition, ja, die dann sagt, nein, wir wollen das nicht oder sowas. Ja, irgendwie. Oder wir wehren uns dagegen, wir machen das kaputt, wenn wir es sehen. So ein bisschen. Oder halt, das ist eine sanftere Herangehensweise, wir nehmen die Dinge, wie sie sind und integrieren sie und versuchen sie jetzt auch zu einer Art von Funktionalität zu führen, die nicht buggy ist, aber etwas ermöglicht, also über das Buggy-Sein hinaus etwas ermöglicht, was man vorher von diesen Technologien vielleicht alleine nicht gedacht hätte. Weil, also, ich glaube, dass halt diese Kästen, also Nahfelder, wo es darum geht, eigentlich Fahrkarten auszuchecken. Ja, also, du hast eine BVG-Karte und läufst einfach dran vorbei und dann wird automatisch dann halt geguckt, darfst du das oder es wird abgebucht oder irgendwas. Das ist ja was anderes, als damit zu spielen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ihr benutzt diese Infrastruktur, diese technologischen Infrastrukturen, nicht mehr als der neue heiße Scheiß, weil das war 90er, sondern wir sind jetzt da, wo halt die Dinge uns umgeben, sprich mit Star Wars, ja, irgendwie, die ist all around, ja, irgendwie so, Jedi-Sein quasi, sind durchdrungen von den Dingen. Und jetzt benutzen wir sie, um daraus etwas zu machen, nämlich ein Spiel. Aber wenn man von der politischen Dimension von diesen Spielen ausgeht, dann hat das ja, also würde ich jetzt sagen, dann habt ihr auch eine Absicht dahinter. Also die Leute haben ja Erkenntnisse, wenn sie das tun. Sie haben nicht nur Spaß, sondern sie ziehen daraus auch Schlüsse im Sinne von, oh krass, das geht auch. Ne? Und oder halt irgendwie, ich bin immer so, ich habe einen Hang zu diesem rummäkelnden Kritik, ja, irgendwie so wegen so, oh krass, das kannst du mit den Sachen machen, oh das, wenn das jeden Tag passiert, krass, dann bin ich voll durchsichtig. So, ja, irgendwie, das ist mir voll transparent, das, oh, was kann ich jetzt tun, dass das nicht so ist, weil das stört mich. Irgendwie so, sind solche politischen Erkenntnisse, sag ich mal, oder Messages, die in diesen Spielen vielleicht auch verborgen sind, also jeder interpretiert ja anders, ja, und zieht seine eigenen Schlüsse, wenn er sowas gespielt hat. Sind die aber jetzt eigentlich gewollt auch mit von euch? Ist das Teil des Programms, Street Games zu spielen? Wir können vier Punkte voneinander trennen. Das eine ist Politik im Spiel. Mhm. Wenn du Regeln implementierst, wo die einen Wächter sind und die anderen nicht, bist du sofort politisch. Mhm. Da geht es um Überwachung, da geht es um Kontrolle. Je nachdem, wo du selbst stehst als Spieler, verändert das deinen Blick auch auf Überwachung und Kontrolle oder hat die Möglichkeit. Das heißt, über Spiele und Spielregeln kannst du Systemverständnis vermitteln, mhm. das die Spieler kritisieren können, annehmen können oder verstehen können. Das ist die eine Ebene, das ist die Spielebene. Zum Beispiel haben wir ein Spiel, das heißt Unwanted Entities. Da geht es eigentlich darum, so Spielfiguren einfach nur auf Felder zu setzen, wie so eine Art Kolonisationsspiel, Mensch ärgerlich, Variante in der realen Welt. Was stört, sind so graue Figuren, die diese Felder schon besetzt haben. Die kannst du interpretieren, wie du willst. Entweder indigene Völker, die wir irgendwie versuchen auszurotten, die wir benutzen, die wir die verschieben in Felder der Feinde, denen jetzt sozusagen die Zigeuner zuzuschieben oder wie die Spanier, die Juden jetzt schön durch Europa zu schicken. Oder eben, du bildest richtige Ghettos, wo dann auf so Feldern, wo die möglichst wenig Wert haben, sich plötzlich all diese unwanted entities, diese Figuren, die keiner will, sammeln, stapeln. Und da können sie auch bleiben, weil wir haben den Rest. Genau, das kannst du als Spiel sehen, total locker. Oder auf einer, also aufblasen auf eine andere Ebene. Genau, da kommt es eigentlich her. Es kam daher, dass wir ein normales Spiel, was wir schon länger hatten, genommen haben und an einem Ort gingen, wo Obdachlose von einer Seite zur anderen geschafft worden sind, in Budapest. In dem Jahr oder ein Jahr vorher gab es plötzlich ein Gesetz, das gesagt hat, Obdachlosigkeit ist verboten im öffentlichen Raum. Und wenn man halt, man darf auf einer Bank schlafen, aber nicht auf einer Bank leben. Wenn man auf einer Bank lebt, kann die Polizei einen wegschaffen. Was ist passiert? Diese Unwanted Entities, diese Obdachlosen leben jetzt alle in einem Wald. Mhm. Bei der Stadt. Vollkommen verdrängt. Also noch ganz anders, als das wir kennen. Und wir wollten gucken, ob das passiert. Und in manchen Spielen passiert es, dass sie eher als Waffe benutzt werden. In anderen Spielen werden die eher ignoriert. Und in ganz vielen Spielen werden die so auf Ghettos gedrängt. Und es passiert nicht jedem, das wollen wir auch gar nicht so Message auf die Fresse, eben nicht pädagogisch. Sondern es gibt immer wieder Momente, wo dann Leute das verstehen, was wir da wirklich machen. Dass wir den Leuten Regeln geben, die dafür sorgen, dass sie sich verhalten wie Nazis. Wie echte Arschlöcher. Ja? Wir haben noch keine Vernichtungslager, aber es sind Konzentrationslager. Genau, es sind Konzentrationslager. So, das ist die eine Ebene. Die zweite ist, einfach im öffentlichen Raum agieren. Wie dürfen wir hier agieren? Das ist neu. Spiele machen kennen wir aus der Jugend, aber kennen wir nicht aus, wenn wir älter sind. So benutzen wir den Raum noch nicht. Das ist nicht, ja, warum, weiß ich gar nicht so sehr. Es gibt diese Capture the Flag-Geschichten, die schon länger, die halt wahrscheinlich nie aufgehört haben, seitdem es Jugend gibt oder Jugendlager oder sowas oder Kriegsvorbereitung für Jugendliche. Ja, und Mannschaften, die halt ne? Genau, aber dieses freie Spiel, das existiert noch nicht so lange. Mhm. Das ist eine neue Variante, wie man mit Raum umgehen kann. Der gehört uns sozusagen als geteilte Öffentlichkeit. Oder die Öffentlichkeit teilt sich den. Ich darf dort auch spielen. Nicht nur meine schönen Brettspiele bei mir zu Hause, sondern ich darf auch rausgehen. Und das, was du erklärt hast, die Polizei kommt dann, kommt eben auch von diesem Gefühl hier, ich mache was, was ich nicht kenne. Und ich sehe die Polizei, wahrscheinlich, darf ich das nicht? Es ist nicht klar. Wohingegen, wenn ich mit meiner Bachelor-Party irgendwie über einen Alex ziehe, ist klar, das darf ich. Also du hast den Koffer vor dir und gibst dann halt Leuten irgendetwas dafür, dass sie dann was machen, ne? Weil Bachelor, keine Ahnung. Jedenfalls, genau. Also, wie heißt das auf Deutsch? Junggesellenabschied. Abschied. Ne? Das ist ja, man macht einen großen Bogen drum, wenn man sowas sieht. Genau. Mhm. Die dritte Ebene ist, dass wir eigentlich das als Kulturtechnik nicht unbedingt als nur als Veranstalter implementieren wollen, mhm. wenn du so willst, in der Gesellschaft, sondern dass auch diese Reihe, von der du gesprochen hast, diese Open Playgrounds, diesmal mhm. mit S, weil das viele verschiedene sind, eigentlich dazu da sind, nicht nur unsere Spiele nochmal zu spielen oder zu Beta-testen, sondern auch Spiele von anderen ranzuholen. Das heißt, wenn du eine Spieleidee hast, die du gerne mal ausprobieren willst, komm zu uns, wir machen das, wir realisieren das. Do it yourself. Also mit mir zusammen quasi dann halt. Also ich habe die Spielidee und ihr guckt, wie das in der Gruppe gelöst werden kann, um das endlich zu spielen. Genau, oder es gibt eine kleine oder eine mittelgroße Street Games, wenn du so willst, Plattform. Mhm. Die heißt ludocity.org. Mhm. Da kann man auch mal gucken, da gibt es so Anleitungen, wie so Spiele ablaufen, manchmal auch so inklusive Instruktionsvideos, wie das läuft. Das heißt, wenn du da auf was triffst, was andere Designer gemacht haben, dann kannst du auch einfach sagen, ja, das würde ich gerne mal mit euch realisieren. Das heißt wirklich wie so eine offene Community-Sache, wo wir wollen, dass andere Leute verstehen, dass Spiele nicht nur gespielt werden können, sondern ihr könnt sie auch selbst machen. War das die dritte oder die vierte schon? Das ist leider die dritte. Okay, dann machen wir die vierte, weil dazu habe ich gleich nochmal eine Frage. Ja, ich bin mir gerade unsicher, ob ich die vierte noch erinnere. Also wir haben jetzt politische... Vielleicht habe ich die irgendwo anders reingetan. Na gut, es ist halt ein offenes Gespräch, wir mehr anderen. vielleicht fällt dir vielleicht noch die ein, ja. Im Laufe, weil dieses Zug, also diese zu sagen, wir haben eine Plattform, ihr könnt vorbeikommen, ne? Wenn ihr eine Idee habt und ihr würdet die gerne umsetzen, wir sind immer daran interessiert, neue Ideen mit euch zu testen oder zu gucken, wie wir es umgesetzt kriegen, hat ja was sehr Integratives. Da gibt es verschiedene Ebenen, die mir dazu einfallen. Erstmal, meine ich gelesen zu haben, ihr habt ja auch Fördergelder gekriegt, also ihr habt Fördergelder beantragt für euer Projekt und die sind ja auch nicht unabhängig davon, zumindest hier in Berlin, dass man etwas macht, wo die Stadt Berlin auch quasi einen Wert drin sieht. Und hier gibt es noch eine Tradition dieser Nachbarschaftsgeschichte, also eine Kiezbezogene. Also der Podcast, den ich hier mache, heißt ja Kiezbiografien, mhm. ne? Also so, das heißt die Umgebung, in der ich lebe. Mit diesem Büro hier habt ihr euch in Kreuzberg 36 niedergelassen und als wir da vor einer Woche draußen gespielt haben, waren da 3-4 so türkische Kids, ne? Die waren so Grundschulalter, weiß ich nicht so. Arabisch-türkisch, weiß ich ne? nicht. Auf jeden Fall wollten die einfach mitspielen, ne? Spiele spielen, cool und so. Und da dachte ich so, okay, das ist... Also wie so, das ist halt die Nachbarschaft. Ne? Also ihr seid mit eurem Büro in diese Nachbarschaft gezogen, also möchtet integrativ sein und you're welcome, spielen Sie mit. So. Und dann waren halt da die Kids, die aber nicht so drauf waren wie die Gastspieler, die gekommen sind, weil die in meiner Wahrnehmung größtenteils so zwischen 25 und 35 sind, aus dem akademischen Feld kommen, also Studenten oder ehemals Studenten sind. Und die stehen halt da, ja, und sind leise und hören halt zu irgendwie. wie die Spielregeln sind, sind halt vorsichtig und entschuldigen sie sich, wenn sie auf den Fuß getreten sind, oder ganz voll Klischee halt irgendwie. Ne? Mhm. Und dann hast du aber auch die türkischen Jungs gehabt, die eigentlich ganz knuddelig waren, weil sie einfach total direkt waren. Aber es wurde schwer zum Beispiel, habe ich gesagt, also du bist manchmal rausgekommen, weil sie einfach gequatscht haben. Ja? Und du hattest das Gefühl, also ich dachte, du kannst die Regeln jetzt nicht mehr erklären, weil da intervenierende Stimmen reinknallen, ne? Oder die wollten sofort spielen, ohne diese Spielregeln zu hören, die wollten einfach loslegen und so. Ne? Und ich dachte mir aber auch gleichzeitig, verdammt, wenn man den Weg geht zu sagen, ich möchte gerne, also wir wollen auch integrativ sein, dann sind die Kids eigentlich genau die, über die man auch dann vielleicht in andere Nachbarschaft, nämlich die Erwachsenen, ihre Eltern, ihre älteren Brüder, whatever, ja, irgendwie so. So kriegt das zwar auch jetzt wieder ein pädagogischer Gedanke jetzt, weil ich immer auch aus diesem Feld komme und das immer irgendwie so mitdenke. Aber da habe ich halt gemerkt, wie schwierig es sein kann unter Umständen, weil diese Regeln waren irgendwie schon so Erwachsenenregeln, obwohl es Kinderspiele sind, aber sie wirken nur so, sondern sind schon ein bisschen komplexer. Manchmal konnte man die Kinder auch nicht mitspielen lassen, weil da musste man quasi neue Rollen für sie in dieses Spiel einbauen, die sie in der Lage sind zu füllen, weil das, was zu tun war, einfach ihren Erfahrungshorizont überschritten hat. So. Da sitzt man halt da, wir schaffen es zu spielen, aber man muss da ganz schön hart improvisieren. Und da sind da quasi auch so ein bisschen Welten aufeinander geknallt in dem Augenblick. So. Wenn es ein sehr homogenes Zielpublikum ist, also man kommt selber aus einem sozialen Raum mit bestimmten Erfahrungen und einem Bildungsniveau, whatever, ja, sozioökonomisches Niveau. So. Und man kommt am schnellsten mit den Leuten klar, die so ähnlich sind wie man selbst. Aber jetzt spielt ihr ja Spiel auf der Straße und die Straße gehört allen. Wie hast denn du das wahrgenommen? Also wie siehst du das jetzt wahr, wenn du sagst, okay, wir sind hier in Kreuzberg, wir machen Spiel auf der Straße, wir laden Leute ein, die sind alle Brillenträger und reden akademisch, und diese Spiele sind für alle. Verändert das auch nochmal den Blick auf die Spiele, die ihr entwickelt? Ja, ich kann erst mal sagen, leider können die Spiele nicht für alle sein. Mhm. Einfach wegen der Menge? Erstmal wegen der Zahl. Zweitens muss man sich halt durch den Stadtraum bewegen. Das heißt, bestimmte Behinderte oder sowas sind bei uns eher raus. Mhm. Einfach weil die müsste man ganz anders integrieren. Also die Mobilität. Das ist so, wie wenn du Parkinson hast, dann kannst du halt irgendwann nicht mehr NES spielen. Ja. Du musst interagieren können und wahrnehmen können, um mit sowas wie im Spiel umzugehen. Mhm. Das heißt, die Spiele sind wirklich nicht, leider nicht für alle, aber für viele, sagen wir mal so. Mit den Kindern selbst ist so eine Sache. Wir sind es nicht so sehr gewohnt, die zu integrieren. Wir haben ja schon häufiger gespielt am Halleschen Tor drumherum, und es gab immer wieder so Momente, wo sie mitspielen wollten. Das sind sehr quirlige junge Menschen, sehr ungeduldige junge Menschen, die eine bestimmte Form von Aggressivität oder verbaler Aggressivität auch ganz anders ausleben, als das, was eben wir akademische Kulturmenschen oder so gewohnt sind. Wie integriert man die? Wir haben mal mit der Rütli-Schule zusammengearbeitet oder beim Rütli-Schulen-Straßenfest was gemacht. Da war ich nicht dabei, aber die Erfahrungen waren eher negativ. Mhm. Weil wenn du zu viele von diesen eher quirligen, einfach Kinder, die eben rausgehen und plötzlich sehen sie, Erwachsene spielen auch. Und das eröffnet einen riesigen Raum der Freiheit für sie. Statt zu sagen, spiel jetzt nicht, sondern mach deine Hausaufgaben, spielen die Erwachsenen plötzlich hier an ihrem Ort oder so. Nur sie wie so eine Art Lösung, wenn sie nur unter sich sind, ist es noch viel schwieriger, diese Regeln zu implementieren. Mhm. Weil wenn wir die Zeltmetapher sehen, dann verstehen sie die Regeln nicht, weil sie nicht genau zugehört haben, weil die Gedanken halt einfach abschweifen. Du musst 10 Minuten zuhören. Mhm. Und das Zelt bewegt sich dann halt so, und dann stellt sich auch das Erfolgserlebnis nicht unbedingt ein. Mhm. Dass die Regeln verstanden zu haben und dann eben auch das nächste Mal zuzuhören. Wie ist unser Verständnis dafür? Also ich würde sie gerne integrieren, wenn es geht. Das ist aber so wie so ein, weiß ich nicht, französischer Independent-Film, da kann ich die Kids auch nicht mitnehmen und die mir anschauen. Das wäre also so Spiele, wie halt die USK die Computerspiele quasi bewertet nach Altersvorgaben, ne? Aufgrund von bestimmten psychosozialen Faktoren. Ja. Klar, ist nicht jedes Straßenspiel für jede Altersstufe geeignet. Also ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, dass als ich Mensch ärgerlich nicht das erste Mal gespielt habe, war ich nur frustriert, weil ich die Regeln nicht verstanden habe und habe immer wieder das Brett weggepfeffert, weil ich so ein kleiner Egomane war. Also mit mir würde ich nicht diese Spiele spielen wollen von damals. Ja. Diese Kinder waren auch im richtigen Alter, sagen wir mal so, wenn die älter werden, dann wird Coolness nochmal ganz anders wichtig. Ja. Das heißt, für die wird es dann nochmal schwieriger mitzumachen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum unsere Spieler vor allem so zwischen 25 und 35 sind, weil das so eine Zeit ist, wo die Leute, wo Coolness irgendwie anders sich nochmal aufbaut. Ja, du brauchst halt nicht mehr Coolness zur Identifikation als Rollmodell. Ja, genau. Du bist halt cool. Du bist fertig. Oder du bist fertig. Eigentlich schon mit deiner Identität so. Ziemlich. Ja, halt. Die muss nicht mehr so zwangsweise stabilisiert werden. Aber dafür. Und nochmal zu den Eltern. Okay. Spieler spielen da ja eine Rolle. Also in allen mediterranen Kulturen wird Buhl gespielt. Ja. Oder Schach oder andere Sachen. Das ist immer präsent. Nur wie wir die jetzt dazu bringen können, sich auf die Straße zu begeben und dort so zu spielen, das weiß ich nicht. Internetcafés sind natürlich voll mit was auch immer, massively Multiplayer Online Roleplay Game spielenden oder Counter-Strike spielenden Leuten. Aber wie du jetzt an die rankommst im Kiez, das weiß ich nicht. Spiele sind da sicher auch mit integriert. Ja. Und wie man Spiele richtig macht für Kinder, so Street Games, das ist auch ganz, ganz schwierig. Also unsere Regeln sind fast zu kompliziert für eben Akademiker. Das war also wie brichst du es runter? Es gibt halt diese kritische Altersgrenze. Wenn die klein genug sind oder jung genug sind, dann ist es auch nur spannend, eine Sache von A nach B zu tragen, solange es im sozialen Kontext abläuft. Mhm. Also ich weiß nicht, ob deine Hörer das noch kennen, aber so es gab dieses mach's mit, mach's nach, mach's besser. Ja, stimmt. Im DDR-Fernsehen. Was ja nichts anderes war als so eine bestimmte Form der wir hetzen zwei Gruppen über Hindernisparcours gegeneinander. Stimmt. Fand ich total spannend, warum auch immer. Aber die Kinder haben es verstanden, aber die Jugendlichen. Genauso auch, wenn du dir anschaust, was die für Spiele spielen. Die sind nicht einfach. Counter-Strike ist nicht einfach. Pokémon, sowohl auf dem Gameboy als auch das Trading-Card-Spiel, ist hochkomplex. Die sind in der Lage, das zu verstehen. Die Frage ist, wann verstehen sie das? Wann wollen sie es verstehen? Und wie bekommen wir dazu, unsere Regeln so zu gestalten, dass sie es verstehen? Mhm. Andere Tutorials, anderes Heranführen. Müssen wir langsamer sein? Müssen wir schneller sein? Wir haben die Erfahrung, dass wir unsere Regeln und die Atmosphäre ganz gut vermitteln können an eben dieses Kulturpublikum zwischen Computerspielen, Brettspielen, einfach nur interessiert zu Theaterpublikum, so ungefähr das. Das können wir. Und da funktioniert das, was wir machen. Bei den anderen Sachen wissen wir das noch nicht. Naja, es gibt noch eine Frage, um das Zeitspektrum nicht zu mutmaßlich zu überschreiten. Ja. Die aber schon angeklungen ist in deinen Erzählungen, nämlich ihr reist mittlerweile. Also ihr wart in Ungarn. Ja. Ihr wart in der Tschechei. Ja. Tschechisch. Ihr fahrt jetzt nach Wien. Tschechei darf man nicht sagen. Oh, okay. Wie ist das politisch korrekte Wort für die Tschechei? Tschechische Republik. Die Tschechische Republik. Also ihr wart auch in der Tschechischen Republik. Genau. Und das finde ich sehr, sehr spannend. So, weil da gibt es ja dann plötzlich auch nochmal diese sprachliche Barriere. Ja. Gerade wenn es darum um die Vermittlung von Spielregeln geht, wenn man gemeinsam spielen möchte. Klar, gut, viele können Englisch. Ihr könnt Englisch, vielleicht auch die dort. Wie sind denn die Erfahrungen da? Also wie ist es dazu gekommen, dass ihr gereist seid? Also, dass ihr jetzt plötzlich reist, dass ihr eingeladen werdet wahrscheinlich auch irgendwo hin? Und mit welchen Besonderheiten seid ihr beim reisenden Spielen konfrontiert? Ich hab, wo wir da reingerutscht sind oder uns gezielt reinbewegt haben, ist so eine Performance-Art-Kunstschiene. Das heißt, wir sind meistens gebucht von Festivals, die sich sonst mit Theater, Tanz und anderen Performance-Arts beschäftigen. Und das Spiel rutscht eigentlich immer dazwischen. Das heißt, es gibt keine richtig gezielte Förderungsebene für jetzt so Straßentheaterspiel. Das gibt es einige so ein bisschen was für so Computerspiele. Mhm. Ja. Außerhalb von Deutschland war man da ein bisschen offener, was diese Schienen angeht. Das heißt, Es gibt auch hier immer wieder Versuche von Theatern, das aufzuweichen, so traditionelle Publikum, Darbietungs... also Bühne, Publikum, Konfrontation. Dispositiv? Dispositive, ja, genau. Also die Bühne und dann die vierte Wand, das Publikum. So. Genau. Ja, aber die wollten uns nicht so sehr, wie jetzt halt die anderen uns wollten. Ach, wir haben mit dem Hebel am Ufer ein bisschen zusammengearbeitet, das lief auch sehr gut. Nur halt so dieser große Kick kam zuerst von so osteuropäischen Festivals. Die sind auch aufmerksam geworden irgendwie, oder? Genau, über auch die Hebel-Geschichte. Okay. Also sie haben halt Kultur in Europa wahrgenommen und dann war Hebel mit dabei mit eurem Projekt und dann, hey, die könnten wir ja mal einladen. Ja, also wir glauben halt, wir sind der heiße Scheiß. Ja? Oh. Das, was wir machen, macht niemand. Weil wir machen nämlich nicht nur Street Games, sondern, das wollte ich nicht, euch nicht so überbelasten, aber was wir machen, ist Site-Specific Games. Mhm. Also das bedeutet, wir haben Format, nicht unbedingt der Raum, das wäre sozusagen Location-based, mhm. Wir machen da so einen Unterschied. Wir haben Format, das heißt Field Office, das war das, wo wir in Prag und Budapest waren. Mhm. Da waren wir 3 Monate vor Ort, haben zuerst Interviews gemacht und uns den Raum angeschaut. Und dann haben wir aufgrund dieser Erfahrung, wenn du so willst, auch dieser Fremderfahrung als Deutsche, die Sprache nicht verstehen, die nur über Übersetzer eigentlich interagieren können, versucht, implizite Regeln, die da vorhanden sind, mit der Architektur, mit den Menschen und mit Sachen, die wir kennen, zu verbinden und eine bestimmte Form von Gedichtszyklus, wenn du so willst. Also 4 Spiele jeweils zu entwickeln, die eine halbe Stunde dauern. Das heißt, die viel geben können für viele Leute und nicht ein Spiel, was halt für einen Teil langweilig ist oder sowas, eine Stunde durchzuziehen. Das heißt, wir haben viele verschiedene Spiele in so eine Tour zusammengesteckt, die entstanden ist aus nicht dem Ort unbedingt, sondern aus der Site, site-specific. Das heißt, wir nehmen den Ort im Sinne von Architektur, den Ort im Sinne von Geschichte, den Ort im Sinne von Menschen und wie sie alle miteinander sich überschneiden, ineinander übergehen. Und daraus machen wir die Spiele. Direkt vor Ort, vom Ort, für den Ort, mit uns. Als Übersetzungsprozess. Und wie wir die da anleiten, ist eigentlich noch besser als hier. Hier haben wir es nur in Deutsch gemacht. Da haben wir es in Englisch gemacht und hatten einen Übersetzer. Das heißt, diejenigen, die es auf Englisch halb verstanden haben, haben es dann nochmal auf Ungarisch nochmal besser verstanden. Und wieder auch Lücken füllen bei denen, die es noch weniger verstanden hatten. Und gab es noch andere Unterschiede jetzt, wenn ihr international gearbeitet habt, zu den Erfahrungen, die ihr in Berlin gesammelt habt? Oder neue Erfahrungen? Das ist schwierig. Du bist halt einfach wie in so einem kleinen Labor. Wir waren zu sechst. Haben 3 Wochen lang aufeinander gehockt, konnten uns nicht so ausweichen. Gab verschiedene Charaktere von der Tatort-Drehbuchschreiberin bis zur Bühnenbildnerin und dann ich als irgendwie Kulturwissenschaftler, der irgendwie ein Drittel seines Lebens spielt, also real am Computer spielt, als Einziger, wenn du so willst, versucht so am Puls der Zeit sich zu bewegen, was das angeht. Da gibt es unglaubliche Konflikte und das ist unglaublich fruchtbar. Wir zehren immer noch davon. Zum Beispiel, ich bin jemand, der immer sagt, die Sachen müssen gut funktionieren, so reibungslos wie es geht. Das heißt, diese materiellen Props, was auch immer, dürfen nicht im Weg stehen. Das ist mein erstes Ziel. Usability, würde man sagen. Mhm. Wenn ich eine Taste drücke, muss was passieren. Und zwar nicht lange oder sowas, sondern so schnell wie es geht. Das heißt, das Interface darf einen nicht behindern zu sehr. Muss ein schnelles Feedback geben. Genau, aber darf auch nicht frustrierend sein. Das heißt, wenn du irgendwelche Sachen so umschnallst oder sowas, sollen die nicht runterfallen. Und da war jemand anders, der hat was ganz anderes gemacht. Das soll schön sein. Also das ist ja die Alternative. Oder es soll was aussagen. Oder dann gibt es halt ein paar Probleme. Na und? Das ist zum Beispiel so ein Konflikt. Mhm. Oder ich bin jemand, der auch gerne so an Mechaniken und an Levels wirklich feilt. Mhm. Selbst wenn sie, wenn du so willst, so ein Quake-Level, so ein Multiplayer-Level, was beliebt ist, das ist halt perfekt. Warum? Weil immer wieder Details verändert worden sind und auf eine bestimmte Art und Weise sich das im Raum verhält. Mhm. Das ist gar nicht so wichtig, wenn du es nur einmal spielst und jedes Mal mit einer neuen Gruppe. Das heißt, vielleicht bin ich da derjenige, der zu viel Zeit dann opfert für eine Sache, die nicht wichtig ist. Für Perfektionismus quasi. Ja, das ist oder sowas wie bei Call of Duty, da rennst du halt einmal durch den Korridor und das war's im Singleplayer. Da musst du halt nicht irgendwie Duke Nukem-mäßig das verschachtelt haben. Ja, also da gibt es halt Sachen, die Gameplay-orientiert sind. Das kennt sicher jeder, der auch mal mit anderen Leuten irgendwie ein Spiel zusammen versucht hat zu programmieren oder so. Der eine ist eher der Ästhet, der andere ist eher der Joystick-Liebhaber, der andere will die Regeln haben, der vierte will da eine subtile politische Ebene oder eine reflektierende Ebene mit reinbringen. Das heißt, wenn ihr auf dem anderen gehockt habt, dann habt ihr einfach viel mehr Raum und Zeit gehabt, um so eine Reflexion, Analyse und Abstimmen und was einem wichtig ist, wie die Erfahrungen jetzt waren? Ich habe erstmal verstanden überhaupt, dass Menschen anders denken können, so richtig. Okay, alles klar. Das heißt, vorher, üblicherweise, wenn man so mit Menschen zusammenhockt, ist es so, dass man immer die Konflikte so überbügelt. Das heißt, man tut so, als hätte man sich verstanden, dabei sind die Gräben eigentlich fast unüberwindbar. Genau, man benutzt verschiedene Worte für dasselbe und nickt dann sich freundlich zu. Mhm. Wenn du aber 6 Wochen oder eine Woche aufeinander hockst, merkst du eben, das war doch ein Missverständnis. Und dann musst du dich wirklich mit der Sichtweise des anderen auseinandersetzen. Und da reicht es nicht zu sagen, ja, du bist einfach nur dumm oder so, das macht dich auch nicht glücklich, sondern dann fängst du an, wirklich dich in den anderen hineinzuversetzen und so gut du kannst, halt eben die Spiele aus einer anderen Perspektive zu sehen. Also Empathie auf der einen Seite und Argumente aber auch auf der anderen Seite gegeneinander aufzu. Das wäre dann der nächste Schritt, aber alleine überhaupt mir zu ermöglichen, Spiele auch mal auf eine andere Art und Weise zu sehen, nämlich eher als Theaterszene. Das heißt, dass es nicht nur wichtig ist, dass die Regeln gut verstanden werden, sondern eben, dass für die Atmosphäre sozusagen als Performance es sinnvoll ist, auf eine bestimmte Art und Weise die Regeln einzuleiten. Das ist mir total neu gewesen. Also nicht komplett neu, aber ich habe es erst richtig verstanden in den 6 Wochen. Und was ich meine mit dem davon zehren ist, dass wenn du 6 Wochen lang halt mit den Leuten zusammengehockt hast, dann entstehen halt wirklich gute Spiele. Richtig saugute Spiele, die wir eben immer noch spielen. Hm. Die sich jetzt bewährt haben. Jetzt genau. Quasi auch. Hm. Ja. Ja, gut. Vielen Dank. Belassen wir es mal dabei. Ich bin mir sicher, wir haben in diesem Gespräch bestimmt nur Sachen angekratzt oder nicht zu Ende argumentiert oder so. Kann man sich ja gerne als Hörer auch nochmal beschweren oder irgendwie Verweise, irgendwie, wo es vielleicht irgendwie noch Lücken gibt, weil es wäre ja auch die Option, nochmal unter einem anderen Approach ein weiteres Gespräch zu führen, ist ja offen, so, die Kiezbiografien dafür, wenn Bedarf besteht, an die Hörer. Ansonsten, Daniel, vielen Dank. Na, ich habe zu danken. Hat mir auch einiges nochmal hintergründig beleuchtet, was man ja sonst nur als Mitspieler gar nicht so mitkriegt. Okay. Das waren die Kiezbiografien, Ausgabe 7. Heute aus Kreuzberg von Invisible Playground. Daniel war mein Gast. Es gibt uns auch auf Facebook, auf Twitter. Wir haben auch eine schöne Homepage, invisibleplayground.com. Und ich glaube, in 5 Wochen gibt es den nächsten Open Playground. Wenn ihr spielen wollt, kommt vorbei. Wo ich dann wahrscheinlich auch anzutreffen sein werde wieder, weil ich habe mir schon vorgenommen, das jetzt kontinuierlich zu begleiten. Sehr gut. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, Kiezbiografien, andere Gespräche, andere Geschichten zu hören, checkt meine Homepage www.kiezbiografien.de. Abonniert es über podstarpodcast.de oder iTunes und wenn euch das so gefällt, dass ihr denkt, das ist was wert, dann könnt ihr mich auch flattern. Habe ich jetzt implementiert. Könnt ihr tun. Freue mich drüber. Ja, mein Name ist Lutz Bonneberg und bis zum nächsten Mal bei den Kiezbiografien.